Weißt du, was ich manchmal denke? Es müsste immer Musik da sein. Bei allem, was du machst. Wenn es so richtig scheiße ist, dann wenigstens nur die Musik da. Und an der Stelle, wo es am allerschönsten ist, da müsste die Platte springen und du hörst immer nur diesen einen Moment. I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. So hard and got so far, but in the end, it doesn't even.